Kundgabe 4852. Empfangen durch Bertha Dudder am 6.3.1950. Erkennen Gottes und Glaube nicht ohne Liebe. Ihr werdet euch nicht zu mir bekennen, so ihr ein Leben ohne Liebe führet, weil ihr dann mich auch nicht zu erkennen vermögt und ihr euch nicht für etwas einsetzet, das euch selbst zweifelhaft ist. Die Liebe allein erhellet euren Geist. Die Liebe allein macht euch fähig, an mich zu glauben. Doch unter Glaube ist nur eine feste innere Überzeugung zu verstehen, nicht Worte, von denen das Herz nichts weiß. Die Liebe gebäret diese feste Überzeugung. Also wird ein Glaube ohne Liebe nicht möglich sein, selbst wenn euch meine Existenz ständig mit beredten Worten gepredigt wird. So wie ihr aber in der Liebe stehet, bin ich selbst in euch. Und dann müsstet ihr mich auch anerkennen, weil ihr mich spüret, selbst wenn es euch nicht bewusst ist. Es treibt euch dann euer Herz dazu. Ihr wünschet es, dass ich bin. Und ihr werdet mich daher auch erkennen, weil ich mich denen offenbare, die durch die Liebe mir verbunden sind. Diese Offenbarungen sind ganz verschiedener Art, doch immer ist ein überzeugter Glaube das Resultat. Ihr lehnet mich dann nicht mehr ab, sondern ihr erkennet mich an und tretet auch den Mitmenschen gegenüber für mich ein. Und alles dieses bewirket die Liebe. So ihr Werke der Liebe verrichtet, nehmet ihr schon meine Kraft in Anspruch. Und wessen Kraft ihr nützet, den könnet ihr nicht ableugnen. Die Ursubstanz meines Wesens ist Liebe. Aus der gleichen Substanz seid auch ihr, meine Geschöpfe. Seid ihr nun ohne Liebe, so spüret ihr nichts mehr von jener Urkraft, deren Quell ich bin. Also bin ich auch nicht für euch erkenntlich. Und so nach seid auch ihr meiner nicht bewusst. Dann ist die Lehre von Gott für euch nur ein leerer Begriff, ohne Sinn und Verstand. Erst die Liebe gibt euch die Erkenntniskraft. Ihr fühlt euch nun als ein Produkt einer machtvollen Kraft, die ein Wesen sein muss in höchster Vollendung. In euch ist ein Licht entzündet worden durch die Liebe. Ihr werdet mich erkennen und lieben. Das Licht in euch wird immer heller leuchten. Ihr werdet reifen im Erkennen, das heißt, ein tiefes Wissen empfangen von mir. Ihr werdet euer Wesen dem meinen anzugleichen versuchen und ihr werdet mich auch vor der Welt bekennen, weil euch die Liebe stark und gläubig macht und ihr nur in diesem Glauben allen Menschen Widerstand leisten könnet, die eure Liebe zu mir erschüttern wollen. Die Liebe verbindet euch mit mir und macht euch zu meinen Kindern. Und ihr habt dann das Ziel erreicht, das euch gesteckt ist für euer Erdenleben als Mensch. Ihr glaubt an mich und liebet mich und schließet euch nun auf ewig mit mir zusammen. Amen.